Kapitel 49 Präteritum Beispiel Heute weiß ich das. Gestern wusste ich das noch nicht. Gestern wusste ich das noch nicht. Gestern wusste ich das noch nicht. Und jetzt Sie. Heute weiß ich das. Gestern wusste ich das noch nicht. Heute geht das. Gestern ging das noch nicht. Heute gibt es das. Gestern gab es das noch nicht. Heute finde ich das gut. Gestern fand ich das noch nicht gut. Heute wissen wir das. Gestern wussten wir das noch nicht. Heute finden wir das gut. Gestern fanden wir das noch nicht gut. Heute geht es ihm gut. Gestern ging es ihm noch nicht gut. Heute gibt es viel. Gestern gab es noch nicht viel.